Erstes Gebot, keine Panik. Panik wäre, sich nur wegen der neuen Nutzungsbedingungen bei Facebook abzumelden. Nein, das fände ich eine hilflose Reaktion eines Parlamentariers, sagt Facebook-Nutzer Ulrich Kelber. Der Sozialdemokrat ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Verbraucherschutz, zuständig auch für die Sicherheit unserer Daten. Grundsätzlich ändere sich nichts daran, dass Facebook geräteübergreifend auf nahezu alle Daten zugreift, sie verknüpft und auswertet. Zweites Gebot, keine unsinnigen Widerspruchsbilder. Völlig sinnlos sind Textbilder, hiermit widerspreche ich. Hunderttausende Nutzer haben die auf Facebook gepostet, selbst der frühere Bundesminister Dirk Niebel. In der naiven Annahme, damit könnten sie die neuen Nutzungsbedingungen von Facebook ablehnen. Das ist aber auch nach deutschem Recht unwirksam. Tatsächlich ist ein Widerspruch überhaupt nicht möglich. Wer sich ab heute einloggt, erkennt die Änderungen automatisch an. Das ist auf jeden Fall eine sehr ungewöhnliche Art, dass man sagt, allein schon durch die Nutzung stimme ich den Veränderungen zu. Friss oder stirb ist keine faire Wahl und entspricht in der Form auch nicht einer freiwilligen Einwilligung. Also stirb, melde dich ab. Dazu reicht es nicht, den Account zu deaktivieren, wie es unter dem Menüpunkt Sicherheit möglich ist. Dann bleiben Facebook die Daten erhalten. Es muss komplett gelöscht werden, betont Carola Elbrecht vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Wer frisst, also drin bleibt, akzeptiere das, was Facebook Datenrichtlinien nennt. Datenrichtlinien klingt etwas verharmlosend, weil das Wort Daten dort in der Regel gar nicht vorkommt. Da wird immer nur gesprochen von Informationen. Wir verwenden deine Informationen hierfür und dafür. Facebook möchte ganz klar die Daten seiner Nutzer noch stärker auswerten, um diese für noch personalisiertere Werbung nutzen zu können. Das kann man nur, drittes Gebot, in Handarbeit einschränken. So macht das Staatsminister Kelber. Meine Chronik meines Browsers ist immer leer. Da müssen keine Cookies rein, da muss kein Verlauf rein, damit wird schon wenig abgegriffen. Ich mache die Anwendungen wieder zu. Ich sorge dafür, dass auf meinen Mobilgeräten Ortsbestimmungen und Ähnliches nicht da sind. Und auch bei anderen Apps schaue ich mir immer an, was wollen die wissen? Sind das eigentlich Daten, die die für die Funktion überhaupt brauchen? Handarbeit also an drei Stellen. Beim Internetbrowser, Cookies und Verläufe regelmäßig löschen. Bei Smartphones und Tablets die GPS-Ortung nur für Programme zulassen, bei denen es mir sehr wichtig ist. Und dann, der aufwendigste Teil, die Einstellungen bei Facebook sorgfältig durchgehen und in der Regel die restriktivsten Möglichkeiten auswählen. Diese Einstellungen verbergen sich hinter einem kleinen, unscheinbaren Pfeil, ganz rechts in der obersten Zeile, in der auch mein Nutzername steht. Hilfreiche Tipps dazu gibt sogar Facebook selber. Auf das Schloss links neben diesem Pfeil klicken. Viertes und letztes Gebot, diese persönlichen Einstellungen zu Privatsphäre und Sicherheit nicht nur nach den heutigen Facebook-Änderungen ganz genau unter die Lupe nehmen, sondern immer wieder mal. Je restriktiver, desto besser.